Kundgabe 8845. Empfangen am 26.08.1964. Auslegung des göttlichen Wortes. Das Wort Gottes ist schon vielen Abänderungen ausgesetzt worden. Und auch noch immer wird es geändert, sodass ich nicht vergeblich die Worte aussprach: Ich werde euch in die Wahrheit leiten. Denn ich wusste es, dass es nicht unverändert bleiben würde. Und darum versprach ich, denen meinen Geist zu senden, die immer wieder die reine Wahrheit begehrten und es auch ermöglichten, dass ich mich ihnen offenbaren konnte. Doch habe ich mich nach Möglichkeit immer vor mein Wort gestellt, dass dieses keine Abänderung erfuhr und dass meine Aussprüche in ihrer tiefen Bedeutung erhalten blieben. Doch wie ist mein Wort ausgelegt worden und welche Irrlehren waren die Folge davon, gegen die ich immer wieder ankämpfe und den Menschen die rechte Erklärung gebe? Und so wird es nicht mehr darum gehen, ob und wie weit die Schreiber der Evangelien dazu von mir beauftragt waren, sondern allein darum, was ihr Menschen aus jenen Worten gemacht habt, die im besten Willen und in der Absicht, mir zu dienen, geschrieben wurden. Denn selbst mein Schreiber Johannes hat es nicht verhindern können, dass der Urtext verändert wurde durch die Menschen, dass die Übersetzungen nicht einwandfrei gewesen sind und daher oft verschieden ausgelegt wurden. Daher war es auch möglich, meinen Worten, die im Urtext erhalten geblieben sind, eine ganz andere Auslegung zu geben, denn sie waren zumeist gesprochen zu meinen Jüngern und also auch zur Weitergabe bestimmt. Doch diese verstanden mein Wort in seinem geistigen Sinn. Und sie leiteten keine irdischen Vorkehrungen davon ab, wie es sich aber mit der Zeit ergeben hat, dass diese vor den eigentlichen Sinn meines Wortes gesetzt wurden. Dass sich also die Evangelien unverändert erhalten haben, ist bei den vielerlei Übersetzungen, die in dieser Zeit vorgenommen wurden, nicht möglich gewesen. Und hätte nun ein geistgeweckter Mensch sofort den Irrtum herausgestellt, als er ihn erkannte, so wäre er als Ketzer scharf angeprangert worden, denn wo es dem Gegner gelang, sogar das Gebet, das ich euch lehrte, zu verunstalten, dass es mein Wesen falsch darstellte und die Menschen nicht von selbst darauf gekommen sind, hat er die Unwissenheit und die Blindheit des Geistes wohl ausgenützt. Und so auch ist heute noch nicht der Begriff Wirken meines Geistes im Menschen so weit geklärt, dass sich meine Vertreter auf Erden darüber streiten, ob die Worte, die ich zu den Jüngern gesprochen habe, nur für diese meine Jünger bestimmt waren oder sie an alle Menschen gerichtet sind, also alle sie beherzigen sollten. Ich aber leite immer wieder die reine Wahrheit zur Erde, so dass es auch nicht von Bedeutung ist, ob sich alles rein erhalten hat, weil ich es wusste, welcher Art die Abänderungen sein würden und weil ich immer dort Aufklärung gab, wo es nötig war, wo sich die Spaltungen der Kirchen einstellten, denen immer verschieden erkannte Meinungen zugrunde lagen. Es ist immer dann zur Spaltung der Geistesrichtungen gekommen, wenn sich meine Vertreter auf Erden nicht einig waren, wenn eine jede glaubte, mein Wort recht zu verstehen, und darüber Streit entstand. Sie konnten nicht mein Wort verdrehen, aber es gelang ihnen, seinen Sinn zu verändern. Und es sind so verschiedene, grundlegende Worte von mir missverstanden worden, sodass eine Abspaltung nach der anderen erfolgte und zuletzt viele Sekten entstanden, wo eine jede andere Probleme hatte, aber keiner der Anhänger vom Wirken meines Geistes etwas wusste, ansonsten ihm der Weg zu mir um Aufklärung ganz selbstverständlich gewesen wäre. Und will ich nun wieder Klarheit schaffen und den Menschen meinen Willen bekannt geben, dann muss ich mir ein Gefäß suchen, das sich mir zur Verfügung stellt, das mich selbst zu sich sprechen lässt und ich durch dieses den Menschen sage, wie ich mein Wort verstanden haben will. Denn die Verwirrung ist heute größer denn je und ein jeder Mensch legt sich das Wort aus, wie es ihm gefällt. Und soll den Menschen Licht gebracht werden, dann kann dies nur auf dem Wege der inneren Erleuchtung geschehen, auf das die Menschen von mir direkt gelehrt werden und sie dann aber auch überzeugt ihr Wissen den Mitmenschen gegenüber vertreten können. Dann aber wird auch jede Frage beantwortet und jedes Problem gelöst werden. Dann werdet ihr in die Wahrheit eingeführt werden, wie ich es euch verheißen habe. Amen.